Jeder weiß, wie man meinen Namen schreibt. Immer noch der Staatsfeind Nummer 1. Wenn ihr mich mit anderen Stars vergleicht, selbe Schule, DMX, Jigga, Biggie, Busta Rhymes, EGJ, Mastermind, fick deinen Straßenhype. Ich rechne in einer anderen Maßeinheit. Ihr wollt demonstrieren, wie hart ihr seid. Ich hab Lars gesigned, yeah. Erster Abi ohne schwarzen Bartwuchs. Vorschuss auf dem Sparbuch. Am Born wie Prinz Markus. Mehr Beef als Fastfood. Hellblond, kein Maßkrug. Fragbu, Shido, euer Leben nicht zu ficken. Wär in meinem Fall Vertragsbruch. Männer sitzen wieder um den Tisch wie in einem Skatclub. Habsucht, niemand wird mich sein, der nur auf Zahlen guckt. Szene wie Graf Draku. La, ich komm in Camu. Flash und Rap für 90s Bitches wie Erykah Badu. Backpacker mit Gang im Rücken wie Tupac Amaru. Na, was sagt ihr dazu? Nach 20 Jahren Starroom. Auf meinem nächsten Album steht das EGJ-Emblem. Es ist, als trage ich um den Hals eine Rockefeller-Chain. Das hier ist der Startschuss. Nein, das hier ist ein Warnschuss. Erwähn nochmal meinen Namen und dein Bling-Bling wird zu Grabschmuck. Grasduft vom Starkush. Bushido gönnt Chartpush. Die anderen Labels laufen Vögeln hinterher wie ein Jagdhund. Yeah, immer wenn wir kommen, gibt es ein Big Bang. Nehm uns alles, weil man uns hier nichts schenkt. 8 Mile, 7 Sins, 6 Cents. Gestern ein Nichts, heute umgekehrt, Switch Stance. Immer wenn wir kommen, gibt es ein Big Bang. Nehm uns alles, weil man uns hier nichts schenkt. 8 Mile, 7 Sins, 6 Cents. Gestern ein Nichts, heute umgekehrt, Switch Stance. Yeah, pay diese Dues hier schon länger. Wu-Tang forever. Immer noch ein Gangster-Rapper wie Jude Santana. Jedes Jahr erzählen die mir, mein Ruf wär im Keller. Aber immer wenn ich release, ist New Golden Era. Sag mir nicht, was realer Rap ist. Ich hab Primo Scratches. Mein Leben auf ner DVD, ich sitz im Kinosessel. Yeah, fick mal all deine TV-Connections. Mein Name steht im Fernsehen, als ob er der Videotext ist. Lars ist King of Freestyle, doch die Szene kommt nur aus ner Pussy wie ein Cream Pie. Es ist Endzeitstimmung wie bei Book of Eli. Sag was über mich, du wirst geladen wie ein Scream-Fall. Wir kennen dich in Berlin schon. Du abhängst mit kleinen Mädchen wie Herr Nilsson. Was each one teach one, alles selbst beigebracht, ohne einen Lehrer. Jedes Album War Report, Capone und Noriega. Immer wenn wir kommen, gibt es ein Big Bang. Nehm uns alles, weil man uns hier nichts schenkt. 8 Mile, 7 Sins, 6 Cents. Gestern ein Nichts, heute umgekehrt, Switch Stance. Immer wenn wir kommen, gibt es ein Big Bang. Nehm uns alles, weil man uns hier nichts schenkt. 8 Mile, 7 Sins, 6 Cents. Gestern ein Nichts, heute umgekehrt, Switch Stance.